Herr Lilf, nun komme ich noch einmal zurück auf die Begriffe des Syllabus, Indifferentismus, Relativismus, Liberalismus. Der jetzige Papst hat noch als Dekan des Kardinalskollegiums nach dem Tode Papst Johannes Pauls II. Eine sehr bekannte Rede gehalten, die sich dem Begriff Relativismus widmete und die in einem großen Rundumschlag auf die Gefahren, die der Kirche über den Relativismus heute drohen. Anknüpfung an Pius IX., die sich ja auch optisch darin ausdrückte, dass er zeitweise das Präsentationskreuz des Mastai Ferretti Papstes übernommen hatte, Zeichen dafür, dass ganz bewusst eine neue Absage an, wie auch immer geartete, moderne Globalisierung des Geistes oder wie man das heute 2009 nennen mag, gegeben hat. Man könnte wohl sagen, dass Pius IX. Unter dem Trauma von 1848 sich vollends auf die Linie der Reaktion und der Absage begeben hat. Und Josef Ratzinger hat das wohl unter dem Trauma von 1968 getan und ist dann konsequent auf dem Wege einer immer traditionalistischeren und auf das Lehramt ausgerichteten Interpretation des christlichen Glaubens verblieben und vorangeschritten. Und ich nehme an, nach dem, was man in Rom lesen konnte 2005, die Rede, auf die Sie hinweisen, war eine programmatische Rede. Wir dürfen ja nicht so tun, als hätte der Umschwung in der katholischen Kirche von einer konziliären zu einer wieder autoritären päpstlichen Kirche erst mit Benedikt XVI. Begonnen. Dieser Umschwung ist von Johannes Paul II. Ganz bewusst gemacht worden. Schauen Sie, man hatte das erste Vatikanische Konzil, das Konzil des Unfehlbarkeitsdogmas, nach langen Vorarbeiten 1917 im Kirchenrecht, im neuen Codex Juris Canonici festgelegt. Johannes XXIII. Und Paul VI. Wollten dieses Kirchenrecht von 1917 durch ein konziliares Kirchenrecht ablösen, aber unter den Händen Johannes Pauls II. Wurde daraus der Codex von 1983, in dem entscheidende Distanzen zu konziliären Aussagen durchgeführt worden sind, und damit begann die Repapalisierung, könnte man sagen, die Rückkehr der katholischen Kirche vom Kollegialitätsprinzip des Konzils zum Primatsprinzip des Papstes, wie es 1870 und 1917 eingeführt worden war. Und auf diesem Wege sind Johannes Paul II. Und Kardinal Ratzinger weitergeschritten, auch etliche andere. Sowas können nicht Zweie allein. Die traditionalistische Partei im Vatikan, die mit dem ganzen Konzil nicht einverstanden war, erstarkte und mit ihr die willigen Vollstrecker in aller Welt, sodass eben durch das Erstarken dieser Richtung, auch wiederum in Reaktion auf 1968, und durch die zielbewusste, zum Teil brutale und konsequente Personalpolitik ein Kardinalskollegium 2005 zur Wahl bereitstand, in dem die große Mehrheit genau auf diesem Wege der Distanzierungen, der Verurteilungen nach außen und der strengen Zusammenfassung im Inneren zur Verfügung stand. Insofern hat Ratzinger damals eine programmatische Rede gehalten, mit der er sich offenbar auch die Stimmen der Ultrakonservativen gesichert hat. Insofern ist schon von einem Programm die Rede, und dieses Programm wird ja nun Woche für Woche, fast Tag für Tag in Rom durchgeführt. Es ist merkwürdig zu sehen, Sie haben es ja schon angedeutet, dass wir eine Zeit erleben, in der sich offenbar die katholische Kirche gegenüber dem Rest der Welt versucht abzuschotten, gleichzeitig aber versucht, über verschiedene diplomatische Kanäle in die Gesellschaften, auch gerade die nationalen Gesellschaften, hineinzuwirken. Der spätere Kardinal Newman hat schon zu seinen Lebzeiten davor gewarnt, dass die Kirche, wenn sie sich denn gegenüber der Welt, wie man das damals nannte, abschottet, sie nach innen driftet und verkümmern wird. Haben wir ähnliche Tendenzen heute? Ich glaube, wir haben sie sehr stark. Die römische Kurie hat unter Johannes Paul II. Und tut es weiterhin unter Benedikt XVI. Unter dem Appell an angeblich schöpferische Minderheiten Gruppen aus dem Gesamtorganismus der Kirche herausgeholt und in einer ganz unhistorischen Weise als Personalprälaturen eingesetzt. Das Opus Dei war das erste. Ähnliches hat man vielleicht mit den Piusbrüdern vor. Man will also kleine Gruppen für sich zusammenfassen, jeweils für sich als eigene Unterorganisationen, will damit den Gesamtkirchenorganismus eigentlich stören oder auch jedenfalls schwächen. Nicht mehr die in den Pfarren bestehende Kirche, die seit 1000 Jahren bestand, sondern die Konzentration auf diese Gruppen soll offenbar das kirchliche Leben erheblich mitgestalten. Ich halte das historisch gesehen für einen völligen Irrweg. Der hängt aber zusammen mit der Zentralisierung. Kleine, elitäre Gruppen sollen die Zentralisierung vorantreiben. Zu den Grundlinien dieses Pontifikates gehört eine antiökumenische Ausrichtung. Auch die generelle Wiederzulassung der tridentinischen Liturgie hatte unter anderem auch einen antiökumenischen Charakter, denn die Liturgiereform des Zweiten Vatikanum war ja auch durchgeführt worden, um die Liturgie verständlicher zu machen und das Gemeindeleben ähnlich wie in den anderen Konfessionen in die Mitte der Liturgie zu stellen. Also die Ökumene ist nicht mehr weitergekommen, die ist gebremst worden, nicht nur von Rom. In der orthodoxen Kirche zirkulieren meines Wissens Papiere von hochgestellten Metropoliten, in diesem Jahr unterzeichnet, die sagen, dass die Orthodoxie sich auf sich besinnen und an Rom und an die Protestanten Absagen richten müsse. Also insgesamt hat sich der Wind völlig verändert. Vom Zweiten Vatikanischen Konzil ging eine ökumenische Gesamtbestrebung aus. Die besteht nicht mehr, die ist von Rom gebremst worden. Und es ist ja auch das Treffen mit dem russischen Patriarchen nicht zustande gekommen, welches der Papst offenbar mit seiner Reise nach Prag hatte verbinden wollen.